Der Gesang hat wirklich was von Chris de Burgh. Das war Alphaville live mit dem Stück Guardian Angel. Alphaville, das war eine der erfolgreichsten Synthpop-Bands Deutschland, die parallel zu Depeche Mode zum Beispiel mit Big in Japan in den internationalen Charts vertreten waren. Ich habe sie in dieses Programm genommen, um aufzuzeigen, dass es durchaus deutsche Synthpop-Bands mit eigenem Stil gab und nicht alle auf den Depeche Mode zugesprungen sind. Da gibt's auch eine Menge Gruppen aus Schweden, Dänemark oder auch Finnland, wie zum Beispiel Noroactive mit Wonders of the World.